WDR 5. Neugier genügt. Kennt ihr folgendes Lied? Das kennt ihr bestimmt noch von früher als Kinder. Mein Kämpfer fliegt, mein Vater ist im Krieg. Eine Seniorenresidenz im Rhein-Sieg-Kreis. Wie jede Woche treffen sich etwa ein Dutzend Damen und Herren zwischen 80 und 105 Jahren mit Chorleiterin Rita Jani im Gemeinschaftsraum. Nee, ist kein schönes Lied, aber das ist doch aus der Zeit. Als Kind hat man das gesungen, ne? Mein Käfer fliegt. Neben der Freude am Gesang eint sie die lebhafte Erinnerung an die Frühlingstage des Jahres 1945, als der Krieg in Europa zu Ende ging und eine neue Zeit begann. Auch für den damals 19-jährigen Soldaten Josef Kortendiek. Das war so um Ostern 1945 herum. Wir waren auf der Flucht gewissermaßen vor den Amerikanern. Wir hörten unten im Tal die Panzer. Und dann waren wir auf einem großen Bauernhof mit einer Hecke umrahmt. Haben uns halb ausgezogen, schon hingelegt, Sonne, so wie heute. Und dann sagte einer, da vorne steht ein Panzerspähwagen. Der gebürtige Westfale kommt an diesem Tag zum ersten Mal auf Tuchfühlung mit den von Westen her bei Remagen ins Rheinland vorstoßenden alliierten Streitkräften. Wir konnten so schnell in die Klamotten reinkommen wieder da. Ne? Wir waren gleich drin, da waren die schon da, ging die Schießerei schon los. Ne? Aber auf uns hat man zwar geschossen, die Geschosse schossen auch an den Ohren vorbei, aber ich weiß nicht, die wollten uns nicht umbringen. Und wie ich die mal nach rechts guckte, sah ich die gewaltige Übermacht. Da dachte ich, jetzt ist der Krieg vorbei. Ne? Und wie ich dann meine Hände hochhob, vergaß ich auch mein Gewehr wegzuwerfen. Das hatte ich in der rechten Hand noch. Ne? Da kam aber der Amerikaner, guckte mich ganz böse an mit der Maschinenpistole und riss mir das Gewehr weg. Dann, ja. Das war's dann. Ne? Für die jungen Soldaten ist der Krieg zu Ende. Als Kriegsgefangene werden sie in schnell errichteten Lagern untergebracht. Die Amis haben uns nichts getan, aber war schon schlecht zu leben. Man musste ja praktisch sich Löcher buddeln mit dem Span und mit dem Esslöffel, damit man eine Wärme hatte. Und so tief, dass der Wind drüber strich dann. Und die Amis, das haben wir festgestellt, als Soldaten waren die ziemlich lässig. Die saßen auf dem Hocker, Helm schief auf dem Gesicht, rauchten Zigarette, ja. Nach 4 Monaten werden dringend Arbeitskräfte für die Landwirtschaft gesucht. Josef Kortendiek meldet sich und wird umgehend nach Hause ins Münsterland entlassen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich auf dem Transport war, auf den LKWs. Da waren alles Kriegsgefangene aus dem Kreis Lüdinghausen. Da stand ich oben am Rand. Da fährt eine Frau da vorbei mit dem Fahrrad. Sagt da Paula, guckte mich ganz groß an. Die konnte mich gar nicht mehr kennen, weil es so abgemagert war. Ja, wer bist du? Ja, ich bin dein Vetter. Ihr wohnt nicht mehr zu Hause, sagte die dann noch. Da hatte ich schon Angst, dass wir vielleicht ausgebombt waren. So war das aber nicht. Wir waren zwar aus dem Haus raus, aber da waren die Amerikaner. Und ich musste bei meinen Eltern im Schlafzimmer zwischen den Beinen schlafen dann. Am 5. Mai 1945 sind die Amerikaner vor Regensburg gestanden, haben einmal gleich als Gruß unsere altehrwürdige Brücke, den ersten Pfeiler da, gebombt. Therese Nuss ist im Mai 45 24 Jahre alt und arbeitet als gehobene Buchhalterin für den Flugzeughersteller Messerschmitt. Dessen Regensburger Werk stellt unter anderem das gefürchtete Jagdflugzeug Me-109 für die Wehrmacht her. Die junge Frau lebt noch im Elternhaus, das im alten Ortskern von Regensburg in Sichtweite des historischen Rathauses steht. Natürlich dieser erste Brückenpfeiler, der hat jeden erschüttert, der Regensburger war. Und da schießt er uns den ersten Ding. Und wir haben natürlich damit rechnen müssen, dass die weiterschießen, nicht? Weil die wollen ja einen Eingang haben. Und dann ist ein mutiger Mann, da streiten sich heute noch die Geister, der behaupten nämlich zwei, sie hätten es gemacht. Nicht? Einer davon ist also da entgegengegangen und hat die Stadt übergeben. Die Bombardierung der Stadt ist damit abgewendet, aber die Angst bleibt. Wie werden sich die einmarschierenden Soldaten verhalten? Und da sind sie von der Donau her sind zu uns darauf gekommen und wir waren halt wieder in Erker, weil der Erker die beste Übersicht gegeben hat. Und da hat mein Vater gesagt, jetzt geht ihr in den Keller, meine Mutter und meine kleine Schwester und ich, und bleibt im Keller. Die streifen durch die Altstadtstraßen und man weiß nicht, was die vorhaben. Nicht? Dann sind wir da so im Keller gesessen und haben uns da gewartet, bis unser Vater uns da wieder raufgeholt hat. Und da haben sie dann ein paar Frauen zusammengefangen und haben die dann das, oben das Regierungsgebäude putzen lassen. Das war bestimmt geputzt. Aber die haben mit Schrobber und mit Kübeln und mit was ich was da rauf müssen und haben da putzen müssen. Ja, müssten sie noch kräftiger. Auch wenn wir alle eingeschlagen sind. Und wieder blüht die Linde am Fell und rauschen. Wir waren da 3 oder 4 Tage und dann hörten wir auf einmal in der Nacht lautes Motorengeräusch. Dann sind wir da bis an die Straße heran, haben uns herangeschlichen. Ja, wir hatten ja dann Zivilklamotten an und waren auch bis dahin unbehelligt geblieben von den Nazi-Scharken da. Manfred Hehn ist knapp 15 und in der Ausbildung zum Landwirt, als er kurz vor Kriegsende zum Fronthelfer-Notdiensteinsatz der Hitlerjugend in die nahe Westerwälder Kreisstadt Hachenburg eingezogen wird. Während einer Übung zieht ein geschlagener Trupp heimkehrender Frontsoldaten vorbei und ruft dem HJ-Ausbilder müde zu, schickt die Kinder nach Hause, ist sowieso alles vorbei. Manfred Hehn versteht sofort. Noch in der Nacht desertiert er zusammen mit einem Freund. Tagelang verstecken sich die beiden vor den Suchtrupps der Nazis im Wald. Und dann haben wir gesehen, dass das Truppen der Amerikaner waren. Wir konnten das amerikanische Zeichen sehen auf diesen gepanzerten LKWs, die also in der Mitte gefahren sind. Und links und rechts im Gänsemarsch kamen die Soldaten mit ihren gezogenen Maschinenpistolen. Erleichtert laufen die beiden Jugendlichen zurück ins Dorf zu ihren Familien. Manfred Hehn warnt auch gleich die Familie seines bäuerlichen Ausbildungsbetriebes vor dem bevorstehenden Einmarsch. Das war eine Viertelstunde später, standen sie schon, und da hörten wir einen Schuss. Neben unserem Bauernhof war ein Wiegehaus. Und da hatten die probiert reinzukommen. Die kontrollierten ja alle Gebäude. Und die haben dann das Schloss mit einem Schuss aus der Maschinenpistole geöffnet. Klatsch war das Ding auf, ja. Und wir standen in der Küche. Die Familie, 2 Töchter, der Bauer und seine Frau und ich. Türe ging auf, die kamen rein und gingen direkt auf mich zu. Ja. Du Soldat, ja. Das konnten sie sagen, du Soldat. Und dann habe ich das abgelehnt, habe gesagt, nein, kein Soldat. Und mein Chef, der sprach da so einige Worte Englisch. Ja. Und dann, no Soldat oder no irgendwas. So, und dann gingen die noch in alle Zimmer rein und waren dann weg. Ich habe da zum ersten Mal einen schwarzen Menschen gesehen. War nett, die waren nett zu uns. Ja, die waren nicht rüpelhaft oder haben sich schlecht benommen. Auf jeden Fall haben wir gedacht, ja, jetzt ist es vorbei. Und das war ja an sich so schon eine Beruhigung. Jetzt aber kamen die Gedanken, wo ist meine Mutter, wo ist meine Schwester, leben die noch, sind die noch da, wo sie hin evakuiert sind? Oh, das war schrecklich. Auch die heute 105-jährige Charlotte Müller erinnert sich gut an ihre ersten Begegnungen mit amerikanischen Soldaten. Die Buchhalterin der Kölnischen Zeitung ist im Mai 45, Mitte 30 und arbeitet schon seit ein paar Monaten in Siegen. Wegen der heftigen Bombardierungen Kölns wurde ihre Abteilung dorthin ausgelagert. Kaum ist der Krieg vorbei, macht sich Charlotte Müller mit ihrem Fahrrad auf, ohne Genehmigung der Besatzungsbehörden, ihre Mutter und ihre Schwester zu suchen. Anfangs noch von 2 Kolleginnen begleitet, radelt sie tagelang durchs dicht bewaldete Siegerland, zunächst nach Hamm in Westfalen. Jetzt sind wir durch den Wald da so hoch. Wir waren schon lange unterwegs. Sah schon Amerikaner, sieht man keiner. Wir hatten es noch nicht ausgesprochen. Da kam einer auf dem Pflanzenbajonett, da wo die 3 Mädchen waren, brauchte er nicht Angst zu haben, nicht? Und so, ja, und dann ließ er sich die Papiere zeigen. Und jetzt im Pass ist ja unten dick und beim Stempel das Hakenkreuz. Und da habe ich gedacht, oh Gott, das wird ihm ja ein Dorn im Auge sein. 3 junge Frauen im Wald auf Fahrrädern treffen unverhofft auf einen bewaffneten amerikanischen Soldaten. Wie wird er sich verhalten? Die Frauen haben vor allem Angst, bei ihrer nicht genehmigten Suchaktion erwischt zu werden. Der Stempel war hier unten. Da hatte ich meinen Daumen, der passte wunderbar da drauf. Jetzt, wie ihr den Pass sehen wollt, guckte erst so da drüber, dann so um die Ecke darum, um das zu lesen. Dann war ich da so auf den Daumen guckt. Und dann kam er mit seinem Finger, hob den Daumen hoch, kam er nur so, nicht? Och Gott, denke ich, der ist freundlich. Ja, ich konnte ihm nicht so schnell bedeuten, dass ich das Hakenkreuz nicht mag, ne? Er gab mir den Pass und dann war das klar, wir konnten gehen. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, da bleibe. Das war auf der Brücke von Altdorf nach Geldorf. Und dann kam ein Ami und frug, wo wohnt Lieschen 30? Heinz-Josef Böhm ist damals erst 16, doch er weiß sofort, zu wem der amerikanische Soldat in Altdorf an der Sieg will. Seine Hilfsbereitschaft zahlt sich für ihn aus. War das so eine leicht liebe Freundin, die es für Geld tat. Und dann haben ihm das gezeigt und dann habe ich ein paar Amis gekriegt. Das waren Zigaretten. Damals war die Währung eine Zigarettenwährung. Durch den Sprung in einen Hauseingang hat Heinz-Josef Böhm den schweren Bombenangriff auf Altdorf, bei dem Dutzende Schutzsuchende unter den Trümmern des alten Doms begraben wurden, unverletzt überlebt. In der Zeit nach den Fliegerangriffen und Kämpfen ist seine tägliche Angst einer großen Erleichterung gewichen. Er kommt gut klar mit den Besatzern. Das waren für uns Menschen. Also da kriegt man von den Amis eher Schokolade und Zigaretten, als dass man von denen bedroht wurde. Menschen wie du und ich. Jedenfalls war der Krieg endet und dann haben wir wieder unser Zeug gepackt und sind wieder zurück nach Schlesien gegangen. Erst ein halbes Jahr zuvor waren der 10-jährige Ernst Engler, sein jüngerer Bruder und seine Eltern vor den bedrohlich näher kommenden Russen über 200 Kilometer zu Fuß von Bunzlau über Dresden bis nach Aue in Sachsen geflohen. Jetzt geht es mit dem vollgepackten Handkarren in die Gegenrichtung, durch den verwüsteten Osten Deutschlands zurück in ihre schlesische Heimatstadt. Das Haus, wo wir gewohnt haben, war zerstört vom Krieg. Und als wir zurückkamen, war das ja ein Trümmer. Da sind wir in derselben Siedlung, ein paar Häuser weiter, die waren ja alle leer. Die sind ja alle geflüchtet dann vor dem Krieg. Und da haben wir da irgendeine Wohnung genommen und haben da in dem Haus gewohnt. Die Familie richtet sich häuslich ein. Hier will sie auf die Rückkehr der beiden Brüder aus dem Krieg warten. Die Russen waren ja die Besatzung und die Polen waren eine Stadtverwaltung. Die hatten da eben ihre Behörde. Die polnische besetztes Gebiet war das ja. Das war noch wirklich Chaos da, zu der Zeit. Denn die Polen waren ja auch neue Leute, die sie da hingebracht haben, die dann da wohnten. Das waren genauso Chaoten. Also die wussten auch nicht, wie und was alles lief. Und Behörde, das wurde alles erst so langsam aufgebaut. Das Leben im ehemals deutschen Bunzlau ist hart für die Englers. Doch Ernst und sein 8-jähriger Bruder schließen schnell neue Freundschaften und helfen so der Familie zu überleben. Und da hatten wir einen russischen Soldaten, der hieß Georgi Schwarz. Und der hat uns, mein Bruder und mich, sehr oft mit dem Auto geholt, konnten wir in die Kaserne, der war da in der Verpflegungsabteilung und da ging uns verhältnismäßig gut, der hat uns immer noch versorgt. Also die russischen Soldaten, das waren keine so bösen Leute oder sowas, das kann man nicht sagen. Das waren ganz anständige Leute, waren alle ziemlich nett. Mehr tot als lebendig kehrt einer der Brüder nach ein paar Monaten aus der russischen Gefangenschaft in die Familie zurück. Von dem anderen kommt nie mehr ein Lebenszeichen. Er bleibt vermisst. Und dann sind wir ausgewiesen worden von den Polen. Und da es eine arme Zeit war und da die kein Papier hatten, haben sie einfach Butter, Einpackpapier genommen. Da war das Markenzeichen von deutscher Markenbutter noch alles drauf. Da haben sie uns die Aussiedlung drauf quittiert, dass wir raus mussten. Echt? Moment, wir fangen alle zusammen an. Es steht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Ja, wir waren erleichtert. Es ging eine Erleichterung durch die Bevölkerung, soweit ich das erleben könnte, dass dieser mörderische Krieg ein Ende gefunden hat, aber auch gleichzeitig Trauer um die vielen Menschen, nicht wahr? Das sind ja nun 60 Millionen gewesen weltweit. Die Menschen in Manfred Hehns Westerwälder Dorf trauern um ihre Toten, auch um die von den einmarschierenden Soldaten erschossenen Nazis. Es sind auch 3 oder 4 Soldaten, Offiziere, die sich also von den Deutschen nicht ergeben wollten. Das sind wohl SS-Leute gewesen. Die sind also mitten auf einer Kreuzung erschossen worden. Die Amerikaner, die haben da kurz einen Prozess gemacht, wer sich da gewehrt hatte und sich nicht ergeben wollte und Widerstand leistete. Das habe ich gesehen ein paar Wochen später, denn in Holzbrettersärgen wurden die auf unserem Friedhof beerdigt. Als die Machtverhältnisse im Dorf geklärt sind, kehrt endlich Ruhe ein und das Leben mit den meist zu zweit patrouillierenden Besatzungssoldaten beginnt Normalität zu werden. An einem Tag war ich dabei, den Stallmist, der wurde vom Haus auf so einem Haufen aufgekippt. Dann kamen die 2 da vorbei, winkten dann, ich sollte mal kommen, ja. Und dann gab der mir ein Päckchen Tabak und gab mir 2 Zigaretten, Camel. Und ich hatte eine Pfeife in der Tasche, habe dann die Pfeife angesteckt. Mein Chef, ich war 15 Jahre alt, der hat mir da Dinge gesagt, das geht nicht, Junge, ne? Du kannst doch nicht mit der Pfeife auf dem Mist stehen. Ne? Von da an kriegte ich immer wieder eine Zigarette von dem Soldaten. Ja, und die habe ich dem verkauft, ja, Zigaretten. An gut betuchte andere Jungs aus dem Dorf, 6 Reichsmark für eine Zigarette, das war schon was. Der Krieg hat tiefe Wunden geschlagen. Das Land ist verwüstet, die Städte zerstört. In der ersten Friedenszeit blicken viele Deutsche auf ihr aussichtslos scheinendes Leben und arrangieren sich so gut es geht. Von Wiederaufbau ist noch keine Rede, erinnert sich Manfred Hehn. Es geht zunächst ums nackte Überleben, auch das der Seelen. Direkt nach dem Krieg waren die Kirchen rappelvoll. Die Leute, die man jahrelang nicht gesehen hat, die sind wieder in der Kirche. Ne? Auch die Nazis, die ehemaligen, die also ganz scharfe Typen waren. Ne? Die wollten wieder was anderes hören. Die wollten, ja, die suchten auch eine Verbindung ja, zu Gott. Ja? Die versuchten, ihrem Glauben gemäß, sich wieder anders zu organisieren, ja, um mal wieder einen Pfarrer zuzuhören, die Botschaft zu erfahren. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, das ist so schön, um wahr zu sein. Dann kam eine Zwischenzeit, also vom Frühjahr bis zum Herbst, bis ich das dann alles gesetzt hatte und dann fing das normale, was heißt das, normale Leben, da fing das Leben wieder an. Vorbei, das kann das Leben nur einmal geben, denn jeder Frühling hat nur einen Mai. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.